Wenn man nur wüsste, sagt ein langer, magerer Feuergeist mit einem Bart aus roten Flammen, worin ihre Krankheit überhaupt besteht. Sie hat kein Fieber, nichts ist geschwollen, keinen Ausschlag, keine Entzündung. Es ist, als ob sie am Erlöschen wäre. Man weiß nicht, warum. Wenn er sprach, stiegen nach jedem Satz kleine Rauchwölkchen aus seinem Mund, die Figuren bildeten. Diesmal war es ein Fragezeichen. Ein alter, zerrupfter Rabe, der aussah wie eine große Kartoffel, in die jemand kreuz und quer ein paar schwarze Federn gesteckt hat, antwortete mit krächzender Stimme, er war Fachmann für Erkältungskrankheiten. »Sie hustet nicht. Sie hat keinen Schnupfen. Es ist überhaupt keine Krankheit im medizinischen Sinne.« Er rückte an der großen Brille auf seinem Schnabel und blickte die Umstehenden herausfordernd an. »Eines scheint mir jedenfalls offensichtlich«, summte ein Skarabäus, ein Käfer, der auch Pillendreher genannt wird. »Zwischen ihrer Krankheit und den furchtbaren Dingen, die uns die Boten aus ganz Phantasien melden, besteht ein Zusammenhang.« Solche und ähnliche Unterhaltungen fanden überall in dem großen Thronsaal statt, doch plötzlich trat Stille ein, und alle Augen wandten sich zur großen Flügeltür, die geöffnet wurde. Herein trat Chairon, der sagenumwobene Meister der Heilkunst. Er war, was man in älteren Zeiten einen Zentauren genannt hat. Er hatte menschliche Gestalt bis zur Hüfte, der übrige Teil war der Körper eines Pferdes. Um seinen Hals hing an einer Kette ein großes, goldenes Amulett, auf dem zwei Schlangen zu sehen waren, eine helle und eine dunkle, die einander in den Schwanz bissen und ein Oval bildeten. Bastian hielt überrascht inne. Er klappte das Buch zu, nicht ohne vorsorglich den Finger zwischen den Seiten zu lassen, und schaute noch einmal ganz genau auf den Einband. Da waren doch die beiden Schlangen, die sich in den Schwanz bissen und ein Oval bildeten. Was mochte diese seltsame Zeichen wohl bedeuten? Jeder in ganz Phantasien wusste, was dieses Medaillon bedeutete. Es war das Zeichen dessen, der im Auftrag der kindlichen Kaiserin stand und in ihrem Namen handeln konnte, so als sei sie selbst anwesend. Es hieß, dass es dem Träger geheimnisvolle Kräfte verlieh, obgleich niemand genau wusste, welche. Seinen Namen kannte jeder. Aurin. Aber viele, die sich scheuten, diesen Namen auszusprechen, nannten es das Kleinod oder auch das Pantakel oder nur einfach der Glanz. Also trug auch das Buch das Zeichen der kindlichen Kaiserin.